Erster danach nahm Pilatus Jesus und ließ ihn auspeitschen. Zweiter die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, setzten ihn Jesus auf den Kopf und zogen ihm ein Purpurkleid an. Dritter sie traten vor ihn, sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihn. Vierter Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, wartet, ich bringe ihn euch heraus, damit ihr seht, dass ich keine Schuld bei ihm finde. Fünfter da kam Jesus heraus, der den Dornenkranz und das Purpurkleid trug, und er sagte zu ihnen, hier ist der Mensch. Sechster als die Hohenpriester und die Diener ihn sahen, schrien sie, ans Kreuz, ans Kreuz. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Siebter die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz ist er des Todes schuldig, weil er sich als Gottessohn bezeichnet hat. Achter als Pilatus diese Worte hörte, bekam er noch größere Angst. Neunter er ging wieder in das Gerichtsgebäude und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Zehnter Pilatus sagte zu ihm, du redest nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen, und auch die Macht, dich zu kreuzigen? Elfter Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt derjenige größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Zwölfter von da an versuchte Pilatus, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Dreizehnter als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Steinpflaster genannt wurde, auf Hebräisch Gabbata. Vierzehnter es war aber der Vorbereitungstag für das Passafest, gegen Mittag. Und Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Fünfzehnter da schrien sie, weht mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen. Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sechzehnter danach lieferte er Jesus ihnen zur Kreuzigung aus. Siebzehnter sie nahmen Jesus, und er ging selbst das Kreuz tragend hinaus zu dem Platz, der Schädelstätte genannt wurde, auf Hebräisch Golgotha. Achtzehnter dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere Männer, einen auf jeder Seite, während Jesus in der Mitte war. Neunzehnter Pilatus schrieb auch eine Inschrift und befestigte sie am Kreuz, auf der stand, Jesus, der Nazuräer, der König der Juden. Zwanzigster viele Juden lasen diese Inschrift, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt war, denn sie war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben. Einundzwanzigster da sagten die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreib nicht, der König der Juden, sondern, er hat gesagt, ich bin der König der Juden. 22. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. 23. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile, so dass jeder Soldat einen Teil bekam. Dazu nahmen sie das Gewand, das aus einem Stück gewebt und nicht genäht war. 24. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerreißen, sondern darüber losen, wem es gehören soll. Dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. 25. Die Soldaten taten dies. Beim Kreuz Jesu standen aber seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26. Als Jesus seine Mutter und den Jünger, den er liebte, dabei stehen sah, sagte er zu seiner Mutter, Frau, hier ist dein Sohn. 27. Darauf sagte er zu dem Jünger, hier ist deine Mutter. Und von diesem Moment an nahm der Jünger sie bei sich auf. 28. Danach, als Jesus wusste, dass alles vollendet war, damit die Schrift erfüllt würde, sagte er, ich habe Durst. 29. Dort stand ein Gefäß mit Essig. Sie steckten einen mit Essig getränkten Schwamm auf einen Isopstengel und hielten ihn an seinen Mund. 30. Als Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und gab seinen Geist auf. 31. Weil es der Vorbereitungstag war und die Leichen am Sabbat nicht am Kreuz bleiben sollten, denn dieser Sabbat war ein besonderer Feiertag, baten die Juden Pilatus, dass man ihnen die Beine zerschlagen und sie abnehmen sollte. 32. Die Soldaten kamen dann und zerschlugen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er bereits tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. 34. Sondern einer der Soldaten stieß ihm mit einer Lanze in die Seite und sofort flossen Blut und Wasser heraus. 35. Derjenige, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. 36. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, es soll ihm kein Bein zerschlagen werden. 37. Und eine andere Schrift sagt wiederum, sie werden sehen, wen sie durchstochen haben. 38. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber heimlich, weil er Angst vor den Juden hatte, Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Pilatus erlaubte es ihm. Dann kam er und nahm den Leichnam mit. 39. Es kam aber auch Nikodemus hinzu, der früher nachts zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund schwer. 40. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn zusammen mit den Gewürzen in Leinentücher, wie es bei den Juden Brauch war, Tote zu begraben. 41. An dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, gab es einen Garten, und in diesem Garten war ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. 42. Dorthin legten sie Jesus wegen des Vorbereitungstages der Juden, weil das Grab in der Nähe war.